ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Ulaika humul muflihun, die Erfolgreichen, denen es wohl ergehen wird. Also um diese Khair, dieses Gut in der Gesellschaft zu verbreiten, unter die Menschheit zu bringen, dafür muss man sich bemühen, dafür muss man etwas tun. Deswegen soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die diese Dinge tut. Welche Dinge tut? Dinge, die zum Erfolg führen. Also Erfolg bedeutet also nicht bei Allah regelmäßige Mahlzeit, eine sichere Heimstätte. Das ist auch alles schön und gut und das sind alles Segnungen von Allah. Aber wenn das der einzige Maßstab für Erfolg wäre, dann sind die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dann waren diese nicht erfolgreich. Nein, hier legt Allah einen anderen Weg zum Erfolg uns dar, einen anderen Weg zum Wohlergehen. Ja, die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in deren Leben gab es sogar Zeitpunkte, wo sie vielleicht eine Dattel pro Person zum Essen hatten. Und selbst die mussten sie längere Zeit damit auskommen. Aber trotzdem sagt Allah über sie, radiyallahu anhum wa radu an. Allah war zufrieden mit ihnen, Allah ist zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit Allah. Das heißt, diese hatten nicht all das, was wir heute vielleicht unter einen erfolgreichen Menschen verstehen. Ja, aber was taten sie? Sie riefen zum Guten. Ja, die genau das taten nämlich, was eine erfolgreiche Gemeinschaft, wie sie hier beschrieben wird, tut. Nämlich was? Die zum Guten aufruft. Ja, wie viele Menschen rufen wir zum Guten auf? Wie viele sagen wir, guck mal, da und da kannst du mehr über Islam lernen, da und da kannst du deinen Iman stärken. Hier, ich gebe dir das und das, was weiß ich, Bücher, CDs, irgendetwas, was dir irgendwie weiterhelfen kann, was dein Wissen, was deine Beziehung zu Allah stärken kann. Wie viel Sorge haben wir um all die, die noch nicht in den Genuss vom Gedenken an Allah, von dem Weg, der zu Allah führt, in diesen Genuss noch nicht gekommen sind? Ja, die rufen ila al-khayri, zum Guten. Was tun sie noch? Wa ya'muruna bil ma'rufi. Und das Rechte gebietet. Das Rechte gebieten. Dafür müsste man ja erstmal das Rechte kennen. Ja, oft verwirren wir auch leider das Rechte und das Unrechte, weil wir das eine mit dem anderen vertauschen und denken aber dabei selber, dass wir voller Überzeugung im Recht haben und verbreiten dann vielleicht sogar noch falsche Informationen unter den Menschen. Ja, das Rechte kennen und dann auch die Kraft finden, im angemessenen Maße, je nach Situation, je nach Person, je nach Umständen, auf die richtige Art und Weise das Rechte gebieten. Was tun sie noch? Und das Verwerfliche verbieten. Das Verwerfliche verbieten, genauso. Erstmal müssen wir das Verwerfliche kennen, dann die Kraft finden, dann die Weisheit auch entwickeln. Wie, wo, wann, bei wem, auf welche Art und Weise das Verwerfliche zu verbieten. Und solche beschreibt Allah, jene sind es, denen es wohl ergeht. Und das geht alles nur, nochmal zurück zur vorigen Ayah, das geht alles nur, wenn alle gemeinsam an einem Seil, am Din von Allah, an der Religion von Allah, am Buch von Allah zusammenhalten. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Ja, also nicht in Spaltereien verfallen, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay, wo es doch an sich schon klare Anweisungen gibt. Ja, und wegen diesen Spaltereien dann eine Arbeit, nämlich welche Arbeit, die ist zum Guten rufen, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten, dass man das dann nicht mehr tun kann. Ja, wo es dann mehr um die eigenen Ansichten geht, als eigentlich, dass man zusammen an der Wahrheit festhalten will. Ja, und solches verspricht Allah, solches wird bestraft werden. Allah möge uns alle bewahren. Ja, Strafe nämlich für nach Erhalten der Gnade Allahs wieder Spalterei betreiben. Ja, und das wird sich auswirken. Auswirken bis hin zu einem Tag, an dem Tag, da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz sein werden. Was nun diejenigen angeht, deren Gesichter schwarz sein werden, so wird zu ihnen gesagt werden, seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen habt? So kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden seid. Und mit ungläubig ist hier Tafarruq, die Spalterei gemeint. Ja, dass man sich so benennt, als ob man es nicht gewusst hat. Dafür sagt Allah, nun kostet die Strafe. Was aber diejenigen angeht, deren Gesichter weiß sein werden, so werden sie sich in Allahs Erbarmen befinden. ewig werden sie darin bleiben. Und das Erbarmen Allahs ist hier, das Paradies ist damit gemeint. Ja? Aus einem Hadith erfahren wir, Anti rahmati arhamu biki man asha. Du, also Allah sagt zum Paradies, du bist meine Barmherzigkeit. Ich erbarme mich mit dir, wem ich möchte. Das Paradies ist die Barmherzigkeit Allahs. Ja, und das mit den Gesichtern, das sehen wir sogar in diesseits schon, dass die Gesichter sich verändern, wenn eine Ferne vom Din, vom Koran besteht. Ja, also wer hier ist nochmal gemeint? Diejenigen, die zusammenhalten, die von Spaltereien und Gruppierereien fernhalten, sich nicht spalten, sondern zusammenarbeiten an dieser Arbeit, dieser Auszeichnung, die Allah uns erwiesen hat. Dies sind die Zeichen Allahs, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Weltenbewohner. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. Ja, alle, groß, klein, verborgene, offenbare Taten, alles wird ihm vorgeführt werden und er wird letztendlich entscheiden, was wo zugeordnet wird. Ob es gut war oder ob es schlecht war. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und wenn die Leute der Schrift glauben würden, wäre es wahrlich besser für sie. Unter ihnen gibt es Gläubige, aber die meisten von ihnen sind Frevler. Ja, diese Aussage hatten wir vorher auch schon mal. Ja, ihr seid die beste Gemeinschaft, Ummatan, Wasata. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Hier wird gesagt, khayra ummatin, beste Umma. Davor hatten wir schon mal gelesen, ummatan wasata, die mittlere. Ja, und die mittlere, hatten wir auch gesagt, ist auch in dem Sinne gemeint, die beste Gemeinschaft. Und was ist mit euch? Ukhrijat linnas. Ihr wurdet hervorgebracht für die Menschheit. Ihr sollt nicht nur für euch selber leben, für eure eigenen Bedürfnisse arbeiten und agieren, für eure eigene Wohlergehen nur denken und sorgen und Energie investieren, sondern nein, ihr seid für die Menschheit hervorgebracht worden. Für diese sollt ihr etwas tun. Den anderen Nutzen geben. Wie könnt ihr Nutzen geben? Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Ja, all das muss man tun und verinnerlichen und wirklich und wahrhaftig tun. Wie ich schon erwähnt habe, um das Gute und das Verwerfliche zu gebieten oder zu verbieten, muss man beides erstmal kennen. Ein gewisses Maß an Wissen muss da sein. Ein gewisses Maß an Umständen zu erkennen muss da sein. All dies muss gewährleistet sein, damit man diese Aufgaben überhaupt erst tun kann. Ja, und wenn das keiner mehr in der Gesellschaft macht, dann machen sich alle sündig. Wenn da aber eine gewisse Gemeinschaft ist, die das auf einer guten, auf einer hohen Ebene schon macht, dann sind die anderen vielleicht auch von dieser Verantwortung nicht ganz freigesprochen, denn jeder muss auf seinem Niveau das, was er kann, für diese Aufgabe leisten. Ja, jeder seinen Umständen gemäß. Nun wird wieder über die Ahlul Kitab gesprochen. Sie werden euch keinen Schaden zufügen, außer Beleidigungen. Und wenn sie gegen euch kämpfen, werden sie euch den Rücken kehren und hierauf wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. Also, was ist jetzt hier nochmal gesagt worden? Wieso wurde nochmal diese Imama, diese Führungsrolle von Bani Israel, von der früheren Umma von Musa a.s. und deren nachfolgenden Propheten von ihnen genommen und der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dieser Aussage, ihr seid die beste Gemeinschaft, für die Menschheit hervorgebracht wurde. Warum wurde diese Imama, diese Führungsrolle übergeben? Warum? Weil die früheren statt Iman Schirk taten, statt zu arbeiten im Dienste der Religion, sie ihre Genüsse verfolgten und ihre Genüsse erwarben und hergaben und eintauschten diesen Dienst an die Religion Allahs. Deswegen wurde diese Ehrung und Auszeichnung, aber jede Auszeichnung ist auch eine Verantwortung, von ihnen genommen und der Umma Muhammads sallallahu alaihi wasallam gegeben. Und es wird ihr gesagt, wenn ihr das tut, wird es gut für euch sein. Erfolg wurde euch jetzt, die Straße zum Erfolg wurde euch vorgezeichnet. Wenn ihr es aber nicht tut, dann schaut auf das Beispiel der Früheren. Die meisten von ihnen waren Frevler. Und jetzt ist die große Frage, wir hatten ja gesagt, alles was wir über diese vielen, vielen Einzelheiten über Bani Israel und die Früheren und die sind so, was wir alles da lesen, ist vor allem erstmal ein Spiegelbild für uns. Wir fragen uns, wie ist das eigentlich bei uns? Sind bei uns die meisten Frevler? Oder sind die meisten im Dienst an Allah beschäftigt? Sind die meisten im Gehorsam oder die meisten im Ungehorsam beschäftigt? Ja, und das ist eine Frage, die kann jeder von uns alleine beantworten. Und wir müssen dabei keinen Einzelnen, das ist ganz wichtig, dabei werden wir niemals einzelne Menschen verurteilen. Ja, also allgemeine Aussagen, wie ist das denn? Wenn jemand anfängt, etwas für diese Religion, für diese Arbeit, für diesen Dienst an die Religion zu tun, dann wissen wir alle, meistens regnet es Opposition von allen Seiten. Manchmal regnet es sogar Opposition von Leuten, die selbst schriftkundig sind. Ja, so wie es in Medina damals, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gewesen ist. Opposition kam von den Munafiqin sowieso und von den Ahl al-Kitab. In Medina waren das nun mal die Yehud, die Bani Israel. Und von den Munafiqin natürlich, die ja ständige Gegner, Einwender, Opponenten. Ja, obwohl sie, und das ist ja das Merkwürdige, es ja eigentlich hätten besser wissen sollen. Denn sie kannten ja die Prophetengeschichten. Sie wussten, was von ihnen erwartet wurde. Sie wussten ja, was wahrer Iman sein sollte. Trotz all dem, und wir haben schon über einige ihrer Kniffe gelesen, was sie so einzelne von ihnen taten, um der Gemeinschaft, der gläubigen Gemeinschaft zu schaden und Zweifel zu sehen. Trotz all dem sagt Allah, sie können euch nicht wirklich schaden. Ja, das sind halt Beleidigungen. Die sagen halt Dinge, die euch vielleicht stören, euch verletzen, euch traurig machen. Ja, wenn jemand sich lustig macht über uns, wenn jemand dich nicht ernst nimmt, wenn jemand falsche Gerüchte verbreitet, wenn jemand sich amüsiert über etwas, was dir sehr lieb und sehr heilig ist, dann natürlich, das sind Sachen, die verletzen, die stören, die verwirren auch. Aber Allah sagt, wirklicher Schaden wird euch nicht von ihnen beigefügt werden. Ihr müsst also nicht sie fürchten, sondern weiter an dem festhalten, was gut und richtig ist. Auferlegt ist ihnen Erniedrigung, wo immer sie angetroffen werden. Ja, Erniedrigung erwartet also einen, wenn jemand die Arbeit, das Streben für die Religion verlässt. Außer mit einem Seil von Allah und einem Seil von den Menschen. Ja, außer sie haben also eine Bindung zu Allah oder eine Bindung zu den Menschen, zu jemandem, der sie beschützt, zu jemandem, der sie ihnen Kraft gibt. Und sie haben sich Zorn von Allah zugezogen und Elend ist ihnen auferlegt. Dies, weil sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten zu Unrecht töteten, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Ja, das ist jetzt die Straße zum Misserfolg. Genau das alles darf man also nicht tun, wenn man bei Allah nicht jede Hilfe und jeden Segen verlieren möchte. Und jetzt schaut mal, Allahs Gerechtigkeit. Natürlich lesen wir auch über Dinge, die sie falsch gemacht haben, weswegen sie auch eine Konsequenz zu ertragen haben. Aber trotzdem sagt Allah, nein, wir sollen nicht vorurteilsbehaftete Menschen werden, die alle in eine Schublade stecken, sondern Allah sagt uns, sie sind nicht alle gleich. Laysu sawa'a. Sie sind nicht alle gleich. Unter den Leuten der Schrift ist eine standhafte Gemeinschaft, die Allahs Zeichen zu Stunden der Nacht verliest und sich im Gebet niederwirft. Ja, also gebt ihnen eine Chance. Viele von ihnen sind damals auch Muslime geworden, haben die Wahrheit angenommen. Viele werden heute, zu unserer Zeit, das ist auch ein großes Phänomen, dass viele Leute den Islam annehmen. Und letztendlich obliegt nur Allah, und nur Allah hat das Recht und nur die Fähigkeit, in die Herzen der Menschen zu schauen. Sie glauben an Allah und den jüngsten Tag und gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche und beeilen sich mit den guten Dingen. Jene gehören zu den Rechtschaffenen. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ Salihin, das sind ja auch von denen, denen Allah seine Gnade erwiesen hat. Zu denen wollen wir ja auf jeden Fall gehören. Und darum bitten wir Allah auch in Surat al-Fatiha, dass wenn Allah, lass uns zu denen gehören, die deine Gnade, auf denen du deine Gnade erwiesen hast, dann sind darunter auch die Rechtschaffenen. Was sind jetzt Rechtschaffene? Was tun sie alles? Sie glauben an Allah. Sie glauben an den jüngsten Tag. Dieser Glaube äußert sich auch in ihren Taten. Was tun sie nämlich? Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche. Das heißt, sie haben sich auch informiert und gelernt und wissen über das eine und auch das andere Bescheid. Und was tun sie noch? Sie beeilen sich mit den guten Dingen. Ja, sie fühlen sich nicht belastet, weil sie mal was Gutes machen müssen und sagen dann, jetzt reicht's aber, ich habe genug Frömmigkeit getan, jetzt nehme ich mir ein bisschen frei. Sondern sie beeilen sich mit den guten Dingen. Sie wollen selber Gutes tun. Sie suchen die Gelegenheiten. Ja, das Wort Yusari'una kommt von Surah. Surah bedeutet etwas in der ersten Zeit tun. Ja, sobald die Gelegenheit da ist, es direkt zu tun. Und nicht langsam und nachlässig und sogar faul mit dem Verrichten guter Taten sein. Ja, schnell streben nach den guten Dingen und keine Gelegenheit verpassen. Ja, und das heißt nicht, dass wir jetzt gehetzte Menschen werden, aber überleg mal, wenn man an einem Tag nur die eigenen Bedürfnisse erfüllt, sprich schlafen, essen, Essen vorbereiten, Essen nachbereiten, ja, kochen, abwaschen, jetzt so, was ein normaler Mensch alles tut, dann schaut doch mal, wie viel Zeit überhaupt eigentlich noch übrig bleibt, um etwas Gutes noch zu tun. Das heißt nicht, dass all diese Dinge, die wir im Alltag tun, wenn wir sie mit der richtigen Absicht tun, dann sind das auch wertvolle und gute Taten. Und wir sollen natürlich auch ausruhen und wir sollen ja natürlich für unsere Familien sorgen und all das sind auch Belohnung in sich bergende Taten. Nichtsdestotrotz, wenn darüber hinaus noch andere gute Taten warten, dann soll man die sich nicht soll man sie nicht diese Gelegenheit verschwenden lassen. Ja, und diese Salihin, nochmal, das sind diese vier, die das lesen wir noch zusammen, inshallah, in dem Koran erwähnt werden, die Allah in das Paradies einführen wird. Da an der Stelle nennt er die Propheten, die Siddiqin, Wahrhaftigen, die Shuhada, Märtyrer oder Zeugen und wer noch, die Salihin, das sind die, die hier erwähnt werden. Ja, und derjenige, der keine von diesen Anforderungen erfüllt und sich trotzdem selbstgefällig dazu zählt, dann betrügt er keinen außer sich selbst. Und was sie an Gutem tun, das wird ihnen nicht ungedankt bleiben. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Jetzt haben die Zertifikat quasi bekommen, Salihin. Ja, die haben bei Allah einen bestimmten Stand erreicht. Und was immer sie jetzt an Gutem tun, sogar kleine Dinge. Ja, sogar klar, das ist, was ich eben erwähnt habe. Sogar wenn man dann mit der aufrichtigen Nier Kleinigkeiten macht, auch das wird bei Allah nicht ungedankt bleiben. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Gewiss, denjenigen, die ungläubig sind, werden weder ihr Besitz noch ihre Kinder vor Allah etwas nützen. Das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Ja, also genau die Dinge, die oft dazu gehören, uns vom Tun der guten Dinge, guten Taten abzuhalten oder welche uns abhalten können, wenn wir es zulassen, welche wir oben erwähnt hatten, ja, gute gebieten, schlechte verwerfliche verbieten, etc. Das sind ja manchmal äußere Hindernisse, ja, das Streben nach Besitz, das nicht ausgeben wollen des Besitzes, die Ablenkungen in Form von Kinder, der Stolz, den man vielleicht auf seine Kinder empfindet, all das sind äußere Hindernisse, die dich das Gute, das Fromme manchmal nicht tun lassen. Genauso gibt es auch innere Hindernisse. Ja, innere Hindernisse wie einfach das Fehlen der Motivation. Ja, die Faulheit manchmal auch einfach. Manchmal auch der Neid auf jemanden, das Nein, warum soll ich mit dem zusammenarbeiten oder warum soll ich dies tun? All das sind die Hindernisse, die es zu überkommen gibt. Und Allah informiert uns, wenn ihr euch deswegen abhalten lasst, dann wisset, beides, weder Besitz noch Kinder, werden an einem bestimmten Tag, nämlich am Tag der Auferstehung, euch irgendwie nützlich sein können. Das Gleichnis dessen, was sie in diesem irdischen Leben ausgeben, ist das eines eisigen Windes, der die Saatfelder von Leuten trifft, die sich selbst Unrecht zugefügt haben. Und so vernichtet er sie. Allah hat ihnen kein Unrecht zugefügt, sondern sie selbst fügen sich Unrecht zu. Das ist jetzt wieder im Kontext von Ahl al-Kitab. Und wir hatten ja gesagt, sie sind als Beispiel vorgehalten und Lehre ziehen wir alle. Sie lehrten, lasen, studierten das Buch. Äußerlich gesehen waren viele fromme Taten da. Aber was vorgeworfen wird, dass die Seele der Religion, der Sinn hinter den Taten, der völlig abhanden gekommen war. Innen, was war vorzufinden? Neid und Missgunst. Darüber haben wir auch schon gelesen. Und diese Neid und Missgunst, der führte dazu, dass sie an der Wurzel der Religion schnitten und sie zum Fall bringen wollten. Und hier wird gesagt, was sie im Diesseits ausgeben, an Almosen oder an Freigebigkeiten, aber sie tun das ja aufgrund ihrer traditionellen Einstellung oder ihrer Kultur, aber sie tun es nicht aus innerer Frömmigkeit heraus. Ja, und deswegen gibt Allah hier das Gleichnis eines Feldes, ja, und da trifft ein eisiger Wind und die Blätter, die schön grün waren und lebendig waren, alles fällt leblos herab. Ja, solche Taten sind nämlich nicht wirklich gute Taten. Warum? Weil das Innere nicht gut ist. Ja, und so jemand tut nur sich selber Unrecht an. O, die ihr glaubt, nehmt keine Vertrauten außer von euch, also von Muslimen. Sie scheuen keine Mühe, euch zu verwirren. Und möchten gern, dass ihr in Bedrängnis geratet. Schon wurde aus ihren Mündern Hass offenkundig, aber was ihre Brüste verborgen halten, ist noch schwerwiegender. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, wenn ihr begreifen wollt. Und das ist etwas, jede Logik wird das einsehen, dass solche, die dir schaden wollen, die das entfernen wollen, was du gut und wichtig hältst, solche wirst du nicht zum Vertrauten nehmen. Ja? Und wie äußert sich dieser Hass? Aus ihren Mündern kommt der Hass ja schon raus. Du hörst schon, wie sie reden und wie sie vielleicht über dich lügen oder über dich falsche Informationen verbreiten, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber Allah sagt, was in drinnen im Herzen, in ihrer Brust verborgen ist, das ist noch weitaus schlimmer. Und das war zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und zu jeder anderen Zeit. Wenn jemand den Dien unterstützt, dann gibt Allah auch im Diesseits schon Erfolg. Ja, im Diesseits kommt schon Erfolg. Die Muslime hatten damals die Schlacht von Badr gewonnen, Beute kam rein. Ja, die ersten Zeichen von Erfolg und von, ja, von Ende dieser Erniedrigung, wo er kam langsam in Sicht. Und das natürlich machte diejenigen, die in Missgunst verbargen in ihren Herzen, das machte ihren Neid und ihren Groll noch schlimmer. Ja, und vor diesem Neid und vor diesem Groll und diesem Schaden, der einfach den Muslimen zugefügt werden kann, wird hier nochmal aufmerksam gemacht. Da habt ihr sie doch geliebt, während sie euch nicht lieben. Und ihr glaubt an das gesamte Buch. Wenn sie euch treffen, sagen sie, wir glauben. Wenn sie jedoch alleine sind, beißen sie sich in die Fingerspitzen vor Grimm gegen euch. Sag, sterbt an euren Grimm. Gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Also sie gönnen euch nicht den Erfolg oder den Segen oder was auch immer euch Allah gibt, sondern sie sind so voller Groll und Grimm, dass sie wirklich schon, ja, wie, das ist eine Art, vielleicht, die gibt es jetzt im Westen nicht so sehr, dass man sich in die Fingerspitzen beißt, weil man so voller Groll ist. Ja, so sehr grämen sie sich über eure Segen, welche auch immer Allah euch gegeben hat. Wenn euch etwas Gutes widerfährt, tut es ihnen leid. Wenn euch jedoch etwas Böses trifft, sind sie froh darüber. Wenn ihr aber geduldig seid und gottesfürchtig. Schaut mal, so viel Opposition, da kriegt man richtig, ja, man kann schon nervös werden, dass, Mensch, da beißt sich jemand in die Fingerspitzen, weil es mir gut geht oder weil ich irgendwas bekommen habe, jetzt auf die Gesellschaft übertragen, weil wir vielleicht einen Erfolg haben oder weil Allah uns etwas gegeben hat. Was sagt Allah hier als Lösung? Wenn ihr aber geduldig seid und gottesfürchtig, wird euch ihre Arglist keinen Schaden zufügen. Was war nochmal die Lösung? Geduldig sein und gottesfürchtig. Sabr und Taqwa. Ja, und immer wieder wird das im Koran erwähnt. Kommt zu Sabr und kommt zu Taqwa. Und Allah wird euch immer beschützen. Wird euch ihre Arglist keinen Schaden zufügen. Allah umfasst, was sie tun. Ja, Allah kann jedes Problem aus unserem Weg schaffen. Daran mangelt es nicht. Die Tatsache ist aber, wir werden geprüft. Habt ihr Taqwa? Habt ihr Geduld? Haltet ihr standhaft aus? Wenn das so ist, wird euch nichts und niemand schaden können. Und Sabr und Taqwa nützen einem selber auch vor allem. Denn wer Sabr hat, dem wird diese Negativität wird in ihm nicht überhand nehmen. Ja, mit Taqwa wird er Kontrolle über sich haben. Auch wenn er mal ein Übel erfährt, wird er nicht mit einem Übel oder einem Unrecht, wird er nicht mit einem Unrecht antworten. Ja, genauso fängt er das Übel auch an. Normalerweise oder oft ist es so, dass etwas Schlimmes passiert, das ist aber relativ klein. Weil man aber falsch darauf reagiert, wird es groß, größer, bis es dich schließlich überwältigt. Was ist der Schaden? Der Schaden ist, dass man von eigentlichem Wichtigen, die Arbeit für Allah, dass man davon abgelenkt wird und sich verstrickt in genau dem, was der Neider oder derjenige, der dir Schaden zufügen wollte, ja eigentlich erreichen wollte, nämlich, dass du von dem Dien, dem Nutzen für den Dien, irgendwie Abstand nimmst. Wenn aber Sabr und Taqwa da ist, dann Stürme kommen, Stürme gehen, man hält aus und Schaden und Nutzen in Wahrheit kommt nur von Allah. Ja, aber man lässt trotzdem die Gelegenheit, Gutes zu tun, nicht verschwenden. Und als du von deinen Angehörigen frühmorgens weggingst, um den Gläubigen Stellungen für den Kampf zuzuweisen. Und Allah ist allhörend und allwissend. Ja, ab hier wird über die Schlacht von Uhud gesprochen werden. Der Koran lehrt mit Befehlen, mit Anordnungen, mit Beispielen und auch mit historischen Ereignissen. Und dies hier ist die Geschichte der Muslime. Die Schlacht von Uhud fand nach der Schlacht von Badr statt. Badr war ein Sieg für die Muslime und die mekkanischen Glaubensverweigerer, als sie diese Niederlage erleiden mussten, waren sehr wütend und sie schworen Rache und sie schworen, dass sie das nächste Jahr mit einer großen Armee nochmal angreifen würden, Medina angreifen würden. Und so geschah es auch, sie waren auf dem Weg nach Medina und in Medina berieten sich dann die Muslime mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, ob man nun in der Stadt bleiben sollte also eine Belagerung riskieren sollte, die Stadt verteidigen sollte, oder dass man die Stadt verlassen, außerhalb der Stadt, an einem anderen Ort die Schlacht austragen sollte. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war der Meinung, in der Stadt zu bleiben. Und einige Munafiqin waren auch der Meinung, in der Stadt zu bleiben. Und natürlich auch einige Muslime. Ja? Das zeigt uns auch, dass manchmal das Recht und, oder das Bessere auch dort zu finden ist, wo man es vielleicht nicht erwartet. Der Gesandte hat hier eine Meinung und die Munafiqin haben aber aus anderer Absicht auch diese Meinung. Aber viele, in Hadith heißt es, die jüngeren Sahaba, die ein bisschen vielleicht, Allah alam, heißblütiger würden wir heute vielleicht sagen, waren, die sagt, nein, lasst uns die Stadt verlassen und wir gehen außerhalb, wie sagt man, auf offenem Feld quasi, diese Schlacht wird ausgetragen werden. Ja, und so geschah es dann, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ging dann früh morgens raus, und dass hier der frühe Morgen im Koran erwähnt wird, ja, der frühe Morgen ist eine Zeitspanne von großem Segen, große Baraka. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam pflegte auch auf Reise früh morgens loszugehen. Ja, die Reise wird verkürzt, in Anführungsstrichen verkürzt, nämlich es kommt einem kürzer vor durch diese gesegnete Zeit, die es frühmorgens, die Allah uns frühmorgens gegeben hat. Und es wird auch in der Aya erwähnt, dass er seine Familie zurückgelassen hat. Ja, und hier sehen wir in der Praxis, wie auf Allahs Weg auch manchmal die Lieben zurückgelassen werden müssen. Ja, Opfer. Und derjenige natürlich, der die Führungsrolle besitzt, der muss natürlich noch mehr opfern. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ordnete also dann die Armee an, teilte Stellungen auf, entwarf den Schlachtplan. Ja, und das zeigt uns auch, dass Planung und Disziplin im Nichts dem Gottvertrauen widerspricht. Sonst hätte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht. Als zwei Teilgruppen von euch vorhatten, aufzugeben, wo doch Allah ihr Schutzherr ist, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Ja, und das geschah nämlich so, die Muslime waren auf ihren Weg nach Uhud, Uhud ist ein Gebirge, der Ort wird dann Uhud genannt, die waren also auf ihren Weg zu dieser Schlacht, und Abdullah bin Ubay, der in der islamischen Geschichte als Führer der Munafiqin, der Heuchler gilt, und seine Gefolgschaft, das waren ca. 300 Leute, die waren mit auf diesem Weg, und mitten auf den Weg sagten sie, wir gehen zurück nach Medina, unter falschen Vorwänden. Ja, sie sagten, unser Ratschlag, in Medina zu bleiben, wurde ja nicht gehört, und diese Schlacht wird ja eh nichts nützen, und deswegen gehen wir jetzt alle zurück. Und das war natürlich eine riesige, demotivierende Aktion, die eine große Auswirkung auf die restlichen Armee-Beteiligten hatte. Und darüber sagt Allah also, dass dort auch zwei aufrichtige Stämme waren, die dann da geblieben sind auch. Man sagt in Tafsir, das waren Banu Haritha und Banu Salama. Und dass diese, die eigentlich aufrichtig waren und nicht Heuchler, aber als sie sahen, dass da 300, das war ein Drittel der gesamten Armee, das waren ja sowieso im Ganzen nur ca. 1000 Kämpfer und Soldaten. Und da ging ein Drittel der Armee wieder zurück, und sie waren ja sowieso eine, die feindliche Armee war ihnen sowieso schon zahlenmäßig überlegen. Das hatte also eine große Auswirkung, und auch sie fingen an zu wanken. Dass wir jetzt auch? Ja, das ist so, wie vorher schon mal ein Beispiel war, wenn in einem Raum auf einmal die Hälfte aufsteht und sagt, nee, also das hier mit dem Gebet, das ist doch alles Ausbilder, Unsinn. Ja, das hat eine Auswirkung, das ist etwas, was demotivieren kann. Deswegen im Hadith ist uns auch gelehrt worden, dass derjenige, der sich im Angesicht der Schlacht abwendet, das ist eine Kabira-Sünde. Warum? Weil er demotiviert die gesamte Armee. Ja, aber was ist passiert, und das Allahs Barmherzigkeit, dass diese, die dann gewankt hatten und auch vorhatten aufzugeben, deren Herzen hat Allah gefestigt. Warum? Weil Iman ja da war. Ja, und das Wanken ist halt, das waren auch Menschen. Das waren Menschen, aber der wahre Iman war da. Die anderen waren Munafiqin, deren Herzen hat Allah nicht gefestigt, weil da gar kein wahrer Iman da war. Ja, dort hat er, geht, ihr werdet nicht gebraucht. Allah kann Sieg geben, Allah kann Hilfe geben, auch ohne, dass ihr euch beteiligt. Geht, ihr werdet nicht gebraucht, und Allah hat diese Munafiqin gehen lassen. Aber diese, die Herzen der Gläubigen, die Ikhlas und Aufrichtigkeit hatten, deren Herzen hat er gefestigt. Ja, deswegen auch mal auszurutschen oder zu wanken, ist menschlich. Das werden wir auch nicht ausmerzen können. Das ist ja Teil der menschlichen Natur. Das Wichtige ist, Aufrichtigkeit, Iman im Herzen wachzuhalten. Ja, deswegen, auf Allah sollten sich die Gläubigen verlassen. Allah hat euch doch schon in Badr geholfen, der Schlacht von Badr, die davor war, wo eine große Minderheit von Muslimen gegen eine große Übermacht von Glaubensverweigerern und Feinden gewonnen hatte. Als ihr verächtlich erschient, darum fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar sein möget. Ja, so damals wart ihr noch weniger. Abdullah bin Ubay, dieser Führer der Heuchler, der war noch gar nicht Muslim damals, der war weit und breit noch nicht zu sehen. Und in Badr wart ihr sogar richtig wenig. Deswegen seid dankbar. Und ja, die Arbeit ist schwer, aber trotzdem ist diese Arbeit tun zu dürfen trotzdem eine große Gunst. Ja, Allah sagt hier, ihr habt eine schwere Arbeit, aber er ruft trotzdem zur Dankbarkeit auf. Warum? Denn Koran lesen dürfen, Fasten verrichten zu dürfen, Gebet verrichten zu dürfen. In allem ist Härte, aber die Belohnung ist sehr, sehr groß. Deswegen müssen wir diese Härte durchleben zu dürfen, müssen wir was sein? Müssen wir Allah dankbar sein. Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euch euer Herr mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützt? Ja doch, wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch kommen, also die Feinde unverzüglich über euch kommen, unterstützt euch euer Herr mit 5000 gekennzeichneten Engeln. Ja, das ist Allah. Er kann euch mit solchen Sachen, mit solchen Mitteln kann er euch helfen. Und Allah braucht keine Mittel, um euch zu helfen. Allah machte es nur zu einer frohen Botschaft für euch, um damit eure Herzen dadurch Ruhe finden. Und damit eure Herzen damit Ruhe finden. Denn der Sieg kommt nur von Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Ja, schon wieder wird gesagt, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, schon wieder Sabr und Taqwa. Die zwei werden immer wieder zusammen erwähnt. Dann was kann Allah machen? 3000, 5000 Engel. Und er kann sogar gar keine Engel, denn der Sieg kommt in wirklich und Wahrhaftigkeit, kommt er nur von Allah. Je mehr Sabr und Taqwa, desto mehr Hilfe von Allah. Damit er einen Teil derjenigen, die ungläubig waren, abtrennte oder sie niederwarf, so dass sie enttäuscht umkehrten. Es ist ja nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft, denn sie sind ja Ungerechte. Ja, das war so, dass bei der Schlacht von Uhud im Verlauf der Schlacht, als die Muslime dachten, sie hätten schon gesiegt, weil die Feinde abgedreht hatten, weggingen und einige Muslime dann ihre Stellung verließen, die der Prophet ﷺ vorher ihnen befohlen hatte, verlasst nicht diese Stellung, egal was passiert, bis euch der Befehl gegeben wird. Ja, und Khalid ibn Walid, der noch auf der feindlichen Seite kämpfte damals, ein Glaubensverweigerer noch war, der drehte seine Armee um und griff von der anderen Seite wieder ein. Während was war? Während die Muslime dabei waren, ein Großteil die Beute einzusammeln. Und das gab ein großes Durcheinander. 70 Leute wurden Shahid, wurden zu Märtyrern gemacht. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wurde verletzt. Das Eisen seines Helmes stach in seine Wange rein. Ein Zahn, ein gesegneter Zahn von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde gebrochen. Und aus der Zunge des Gesandten sallallahu alaihi wasallam äußerte sich dann dieser Satz: Wie soll Allah einem Volk wohlergehen lassen, welches seinen Propheten verletzt? Diese Aussage gefiel Allah nicht. Und er sagte, dass nein, es ist nicht deine Angelegenheit, ob Allah ihre Reue annimmt, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft. Denn sie sind ja Ungerechte. Ja, und was ist später geschehen? Khalid ibn al-Walid, der hier noch gegen die Muslime gekämpft hat, ist später Muslim geworden. Und durch ihn hat Allah die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit großen, großen Feldzügen und Siegen gesegnet, die Allah durch diese Person der Umma gewährt hat. Ja, deswegen, was heißt das? Verletzungen kommen, Niederlagen kommen, weitermachen. Auch aus den größten Feinden, aus dem größten Unrecht Handelnden kann noch Gutes hervorkommen. Aufgabe ist Sabr, Taqwa. Ja, und das heißt, Astaghfirullah, natürlich nicht, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam fern. Diese Aussage gefiel Allah einfach nicht, so heißt es im Tafsir. Allah fasste diese Aussage, um allen klarzumachen, den Folgern des Propheten sallallahu alaihi wasallam klarzumachen, dass egal was passiert, das Weitermachen ist eure Aufgabe. Und Allah gehört ja alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Er vergibt, wem er will, und er straft, wen er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Es ist seine Schöpfung, es ist seine Befehlsgewalt. Unsere Aufgabe ist, arbeiten.